ich einst meine Liebe, meine große Liebe fand. Zwischen Kiefern und Birken ganz idyllisch versteckt liegt der Ort, wo ich einst hab die Liebe entdeckt. Es war Frühling in der Heide, weißt du noch, weißt du noch? In der Lüneburger Heide, weißt du noch, wie schön es war? Wie verliebt waren doch wir beide, weißt du noch, weißt du noch? Alle Blumen wie aus Sand. Nie.